Italiens Zeitungen berichten relativ breit über die Ausschreitungen in Deutschland. Es ist vor allem die Menge an Vorfällen, die auch hier Entsetzen und Unverständnis auslöst. Die Berichte sind allerdings nie anklagend gegenüber Deutschland insgesamt. Im Gegenteil, es gibt Lob dafür, wie die deutsche Politik auf die Ausschreitungen reagiert. Die konservative Zeitung Corriere della Sera etwa schreibt, alle seien sich in der Linie einig, nämlich Null Toleranz gegenüber Rassisten, gleichzeitig Solidarität mit den Flüchtlingen. Kritisch beurteilt wird, was Angela Merkel gestern an die Adresse Italiens gesagt hat, dass Italien doch bitte endlich mehr Registrierungszentren einrichten soll. Dann nämlich könnte Deutschland Flüchtlinge, die aus Italien kommen, einfacher zurückschicken. Die gemäßigt linke Zeitung La Repubblica zitiert dazu Regierungschef Matteo Renzi mit der leicht polemischen Bemerkung, dass ja manche in der EU das Flüchtlingsproblem erst jetzt bemerken würden, jetzt, da sie direkt davon betroffen sind. Die Repubblica geht noch einen Schritt weiter und vermutet, dass Merkels Forderung an Italien sogar eigentlich innenpolitische Gründe hat, dass nämlich die Kanzlerin den Deutschen so zeigen will, dass sie handelt und auch von anderen Ländern in Europa einen Beitrag in der Flüchtlingsfrage erwartet. Dass Merkel so gesehen werden möchte, als Handelnde nämlich, ist aus Sicht der Zeitung Repubblica ein klares Zeichen dafür, dass sie innenpolitisch unter Druck steht, auch und vor allem wegen der Übergriffe von Rechtsradikalen in Deutschland.